Jüngst erschienen in der tschechischen Internetzeitung Prostějovská pravda der Abriss über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Il-sung und sein Foto.